Chaeryong Hae und weitere stellvertretende Vorsitzende des ZK der Partei der Arbeit Koreas und die Funktionäre des ZK der Partei der Arbeit Koreas und des Zentralvorstandes des Frauenbundes besuchten am 13. November die Unterkunft der Teilnehmer des 6. Kongresses des Demokratischen Frauenbundes Koreas und ermutigten sie.